Welt von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Die Hähne krähten, da ward mein Herz wach. Nun sitz ich hier allein und denke dem Traum nach. Nun sitz ich hier allein und denke dem Traum nach. Das Herz so warm, die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz so warm. Wann grünt ihr Blätter am Fenster? Wann halt ich meine Liebchen im Arm? Wann halt ich meine Liebchen?